Labor für Entrepreneurship zu Gast heute Abend Professor Nikolaus von Kaisenberg. So Stichwort Alanus Hochschule. Sie sind Architekt, Sie leiten den Fachbereich Architektur. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, die hieß World Culture Forum, so ein bisschen dem World Economic Forum nachgedacht, nachgebildet. Und da haben wir diskutiert über die kreative Stadt und fanden, dass wir eigentlich eine Menge so Gemeinsames haben oder gemeinsam denken. Ich als Ökonom mit Entrepreneurship das Neue in die Welt bringen und nicht das machen, was alle anderen schon machen. Und die Architektur, die versucht, kreative Städte was zu tun, dass Städte kreativ, lebenswert werden. Und vielleicht so ein Stichwort Richard Florida, das Aufstreben der kreativen Klasse, die Bedeutung der kreativen Klasse und die kreative Klasse als Standortvorteil und auch als belebendes Element. Was kann man tun? Was kann man als Architekt tun, um eine Stadt lebendig zu machen und nicht nur feudale, eindrucksvolle Häuser zu bauen? Erstmal ist die Stadt ja ein Ding, das uns in Mitteleuropa noch als überschaubares Wesen gegenübersteht. Das mag der Berliner vielleicht nicht glauben, aber unsere europäischen Städte sind wirklich ein überschaubares Wesen, von dem wir den Eindruck haben, dass es wie ein Lebewesen sich uns gegenüber verhält. Es geht irgendwann schlafen und wacht wieder auf und so weiter. Und wenn ich aus der Ferne komme, habe ich auch den Eindruck, dass ich mich ihm annähern kann. Ich kriege irgendwo mit, wo die Grenzen sind und ich sickere in es rein und so weiter. Das ist völlig anders als in Südamerika und so weiter, wo wir ja Städte haben mit Mexico City und so weiter, die mehrere Millionen Bürger haben und wo man dieses Gefühl überhaupt nicht mehr haben kann. Selbst in Kairo, also von Ägypten, lebt auch mit etwa 60 Millionen Einwohnern oder sowas, leben schon ein Drittel in Kairo. Und man hat also überhaupt nicht diesen Eindruck, dass das ein einigermaßen kulturell geordnetes oder gewachsenes System sei, obwohl es natürlich Stück für Stück gewachsen ist. Hier in Mitteleuropa sind die Architekten in den letzten Jahren eigentlich Schritt für Schritt da reingewachsen, fast so ein bisschen wie auch in meiner Biografie. Ich habe angefangen als Schreiner, habe dann erkannt, dass es Dinge gibt, die über das Schreinerhandwerk hinausführen. Das hat mich für Architektur interessiert und das einzelne Haus. Dann habe ich dann erkannt, steht ja auch zwischen Nachbarhäusern, hoppla, dann muss man sich also um die ganze Stadt kümmern. Und so ist es eigentlich auch gelaufen. Es sind in den 80er Jahren zu uns Familien gekommen, die haben gesagt, mich juckt's, mich kratzt, ich bin krank und ich glaube, das liegt an meinem Haus. Und so ist die Baubiologie entstanden. Dann kam die Umweltproblematik dazu und so ist eigentlich die ökologische Frage entstanden. Also die Frage nach menschlicher Gesundheit und Gesundheit der Umwelt, Gesundung der Umwelt. Und daraus ist erst das Problembewusstsein gegenüber der Stadtökologie gewachsen, für die wir gute Chancen haben, hier in Mitteleuropa damit einen Umgang zu finden, gerade jetzt, wo der demografische Wandel uns auch vor die Herausforderung stellt, dieses Minuswachstum, das heißt, dass wir bald deutlich weniger Einwohner haben, werden vermutlich wenigstens zum Beispiel im Ruhrgebiet dafür zu nutzen, die Stadt neu zu organisieren, zum Beispiel mehr Flächen in die Stadt reinzubringen, auch die zur Abkühlung dienen. Das hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel diese Staubpartikel-Diskussion haben. Und jetzt hat man erkannt, dass durch die Überhitzung des Stadtinneren eigentlich aus dem Umland dieser ganze Staub angesogen wird durch eine Riesenthermik und aufgewirbelt wird. Das ist ein ganz einfacher Gedanke und wenn man ihn erkannt hat, versteht man gar nicht, warum man nicht länger sich damit schon längst befasst hat. Aber wenn man es dann weiß, dann können die Stadtplaner, die Stadtökologen, also diejenigen, die versuchen, dieses liebenswerte Ding der Stadt als Spiegel der Gemeinschaft zu gestalten, dann können die damit einen Umgang finden. Jetzt kann man sagen, Stadt ist so das Feld oder Bauen ist so das Feld der Architekten. Ja. Der Ralf Dahndorf hat einen Satz gesagt, den ich ganz klug finde. Er hat gesagt, wer nur von seinem Fach etwas versteht, versteht auch davon nichts. Mhm. Müssen wir nicht anfangen und eigentlich unsere Probleme anders anpacken, als dass wir sagen, hier ist ein Ökonom, dort ist ein Architekt und dann gibt es noch Psychologen und es gibt ein Krankenhaus und Kultur. müssen wir nicht anfangen, so die Probleme anders zu packen, sonst wären wir vielleicht nicht mehr damit Herr. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Und diejenigen, die den Mut haben, dazu das zu tun, und da hoffen wir auf Sie alle, die bedürfen dringend der Unterstützung. Denn das hat mit einem Paradigmenwechsel zu tun. All diejenigen, die sagen, nee, wir haben einen generalistischen Ansatz, wir stellen unser Handeln auf eine breite Basis eines fundamentalen Wissens, die werden immer ein bisschen skeptisch angeguckt, ist das denn ein Echter, ist das denn wirklich ein Spezialist und so weiter. Und so wie wir also Ärzte für Allgemeinmedizin haben, also Leute, die in der Lage sind, den Menschen als Ganzes anzugucken, als ganzen Organismus zu verstehen, als Körper-Seele-Geist-Gefüge, so brauchen wir auch Leute, die zum Beispiel den Stadtorganismus als Ganzes denken und gestalten können. Allerdings wollen die Gestalter eben lieber, sehen sich gerne als Designer. Sie wollen dann die schönen Objekte noch schöner machen oder die hässlichen Straßen und so weiter. Und im Grunde genommen müssen auch die Architekten, die eigentlich einer Querschnittsdisziplin angehören, noch mehr lernen, auch Unternehmer werden, zu werden und zu Prozessgestaltern zu werden. Denn im Grunde genommen wartet der Architekt immer darauf, dass irgendein toller Hecht, der genug Geld hat und der was Tolles vorhat, ihn anruft und sagt, komm, mach mir meine Bude schön oder mein Gelände oder irgend sowas. Und damit ist es nicht getan. Die Architektur ist eigentlich, wird den bildenden Künsten zugerechnet und damit hängt es zusammen, dass man sagt, komm, ein schönes Gesims und tolle Türen und so und dann können wir da leben in Saus und Braus. Dabei übersieht man ein bisschen, dass Bauen eigentlich ein irrsinnig komplexer Vorgang ist, der viel mehr damit zu tun hat, auch Prozesse gut gestalten zu können, beziehungsweise sie überhaupt richtig initiieren zu können. Erstmal aus einer Bedarfsanalyse, gesellschaftlichen Bedarfsanalyse raus und so weiter. Und dem gilt eigentlich unsere ganze Aufmerksamkeit an der Alanus Hochschule, winzige Hochschule mit 600 Studenten in 8 Fachbereichen. Die berufen sich auf Alanus ab Insulis, einem Generalisten, der wie Albertus Magnus ein Doktor Universalis war im ausgehenden Gotik, und da versuchen wir eben diese Ganzheitlichkeit als Ganzes zu betrachten und dann von Teilen her zu bewegen. Jetzt bringe ich mal ein Beispiel, 100 Wasser, kennt jeder, ja. Ist Maler eigentlich und irgendwann sagt er, ich bin Architekt. Mhm. Er fragt auch niemanden, hat nie eine Architekturhochschule von innen gesehen. Und sagt, ich bin jetzt Architekt, bekommt Aufträge, legt los, wird sogar, kann man sagen, als Architekt bekannter als Maler. Mhm. Und ja, wie ist das eigentlich? Kann man als Künstler kommen und sagen, jetzt spiele ich damit? Wie war denn die Reaktion? So wie ich es gesehen habe, war die Reaktion nicht nur positiv. Nee, unter den Architekten ist er ein Schrecken, der Friedensreich 100 Wasser. Ich kann mich gut entsinnen, so in den 60er Jahren, dann hatten wir neben dem Bett diese Jahreskalender mit 100 Wasser. Toll, und in den Arztpraxen fand man die dann auch und so. Und da waren wir auch dankbar, wenn wir beim Zahnarzt so eine Ablenkung hatten. Aber dann erschien das plötzlich auf Fassaden von Häusern und man dachte schon, komisch, jetzt malt er die Sachen einfach auf die Häuser, verändert das Haus. Also das ist eine Herausforderung für die Architekten, aber eigentlich doch toll, weil es ein super Beispiel dafür ist, dass Menschen ihre eigene Lebenswelt ergreifen und gestalten, Verantwortung übernehmen dafür. Ich will jetzt nicht auf Beuys kommen und sagen, jeder Mensch ein Fassadenmaler, aber es wäre doch eigentlich gut, wenn jeder von uns da mehr Impulse bringen würde, denn diese etwas trockenen Gebäude, die Friedensreich 100 Wasser da verschönert, sind eigentlich relativ stur und anonym erstmal in ihrer Struktur, in ihrer Grundrissgestaltung, überhaupt in ihrer ganzen Fassadenrhythmik. Und jetzt kommt er als Maler, erstmal hat er von unten den Sockel gemalt und von oben runter das Gesims und dann kam er so aus der Wohnung raus, hat die Fensterläden geöffnet und hat ringsrum gemalt, soweit jeweils ein Arm reichte, das sieht man ja dann, soweit sind die Fenster ummalt und das ist eigentlich toll, weil genau das menschliche Maß abzulesen ist und so weiter. Also es ist eine ganz authentische Art, wie Malerei und Baukunst da zusammenkommen. Aber Architektur ist es dennoch nicht, denn Architektur kümmert sich natürlich auch darum, wie ein Ding sich trägt, dass es einigermaßen ökonomisch und nachhaltig konstruiert ist, dass der Laden nicht auf den Müll kommt. Wir bauen jetzt diese ganzen Wärmedämmverbundsysteme. 15 cm Styropor um ein Riesenhaus und das nächste wieder. Wenn Sie unternehmerisch tätig werden wollen, derjenige, der heute schon das Recycling dafür organisiert, der ist der gemachte Mann. Denn das geht in wenigen Jahren los, dann steht der ganze Schrott da. Friedensreich könnte auch da drauf malen. Aber wir müssen ein bisschen tiefer gucken, was denn da wirklich passiert. Er hat ja gesagt, gerade Linien sind des Teufels. Das ist ja eigentlich ein Generalangriff auf die gesamte neuzeitliche Architektur. Kann man nicht sagen, dass das ja, ist auch, wir ja. haben immer noch dieses Tabu von Adolf Loos, das im Bauhaus besonders gefeiert wurde, Ornament als Verbrechen. Und man kann schon sagen, dass es eine wichtige Phase war und der Bereinigung der Baukunst einfach gedient hat. Aber wenn man mal genau guckt auf die Fassaden der Wettbewerbsarchitektur, die heute veröffentlicht, aber auch schon gebaut wird, dann hat sich das Ornament schon längst wieder eingeschlichen. Also wie die Fenster versetzt werden, schachbrettartig und wie es rauf und runter geht. Und es macht wieder mehr Spaß zuzugucken, wie man merkt, wie der eigene Körper sich mitwindet und so und nicht nur so soldatisch dasteht. Oder es gibt die Tendenz zum Blub, das Shanghai-Stadion, Olympiastadion zum Beispiel von Herzog de Meuron und so weiter, oder die großen Tempel für die Automobilhersteller in München, in Wolfsburg und so weiter, die zeigen viel organischere Sachen und wollen damit eigentlich auch zeigen, dass das Direkte, also die Kante als kürzester Punkt zwischen diesen beiden Ecken und so weiter, eigentlich eine stupende Sache wäre und dass es interessanter sein könnte, vielleicht indirekte Wege zu gehen. Aber das ist selten angebunden an eine Idee der Funktionalität. Das wäre eigentlich die Herausforderung, eine organische Architektur zu entwickeln, die wohl viel mehr sich bewegt und wölbt und biegt und sowas, aber aus sachlichen Gründen, so wie es denn die Natur macht. Das gibt mir das Stichwort. Hundertwasser, ich verteidige ihn mal noch ein bisschen, ja. Hat ja gesagt, ich habe das gelesen in dem Museum, wenn man da Mieter werden wollte in so einem Haus, musste man die Baummieter akzeptieren. Also zu jeder Wohnung gehören auch Bäume, ja. Da ist da so ungefähr so ein Kubikmeter in die Fassade gebaut und da wachsen dann Bäume raus, aus dieser Fassade. Und er sagt, das müssen meine Mieter akzeptieren. Der Baummieter, also der Baum, ist immer als Mieter auch mit dabei. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sagt, eigentlich könnte man doch, wir stammen ja aus den Bäumen ursprünglich mal, man könnte doch einen Schritt weiter gehen und sagen, lass uns doch in die Bäume zurückkehren. Warum gibt es nicht eine Architektur, die sagt, wir nehmen den Wald, also wir holzen den Wald nicht ab und sagen hier Stadt, sondern wir nehmen den Wald und nennen das Stadt und bauen in die Bäume, nicht so Hundehütten, solche Baumhäuser, sondern wir bauen Plattformen oder Brücken oder Seil, Seilleitern und bewegen uns in den Bäumen, Strickleitern, bewegen uns in den Bäumen und nutzen eigentlich die Bäume als unser Zuhause. Wir fühlen uns ja im Wald oder in der Natur zu Hause. Könnte man sich eine Architektur vorstellen, die wieder in den Wald zurückkehrt? Das ist eine verrückte Idee. Ich stelle mir gerade vor, wie wir jetzt alle aussehen würden, wenn wir jetzt über die Strickleiter hier hochgekommen wären. Schlanker wahrscheinlich. Danke. Das war nicht als Zustimmung. Also wir würden vermutlich anders gekleidet sein. Wir hätten die einen oder anderen Spuren davon an der Hose und so. Das wäre eine ganz andere Gesellschaft. Das könnte schon sein und es wäre vielleicht wirklich ganz falsch, das rundweg abzulehnen. Denn vor eingreifenden Veränderungen stehen wir, glaube ich, schon. Wir können ja so nicht weitermachen. Das ist eigentlich klar, dass wir mit den Ansprüchen, die wir haben, und beim Bauen und bei Konsum oder allen Dingen, das können wir nicht so fortschreiben. Das ist zu materialintensiv, das ist zu rohstoffintensiv, zu energieintensiv, zu CO2-intensiv, das wissen wir eigentlich alles, aber wir ziehen eigentlich keine radikalen Konsequenzen. Nee. Wie können wir das jetzt denken? Studenten, die bei uns in den Bachelorstudiengang einsteigen, die machen nicht direkt Architektur, sondern entdecken erstmal die erste Haut und dann die zweite Haut. Und die betrifft sie ganz persönlich und schneidern ein Hemd und merken, dass es Sinn macht, vorher bevor man was tut, dann auch was zu entwerfen, aber erst tun sie was, denn sie lernen ja aus der Praxis raus und so weiter. Und dann kommt die dritte Haut, das ist dann diese Ebene. Und die, dann, die bringt schon unsere persönlichen Zwiebelschalen sozusagen zur Überschneidung mit den Räumen anderer. Das heißt, wir sitzen jetzt gemeinsam in einem Raum. Und so, heute werden wir noch uns mit dem Sarg beschäftigen, also jeder hat so verschiedene Räume, in denen er am Anfang allein ist und am Schluss vielleicht auch wieder, aber zwischendurch teilt er sich Räume mit anderen. Da kommen wir wieder zurück zur Stadt und ich denke, über diese Kreise, wie die sich überlagern, müssen wir viel mehr sprechen. Zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass jetzt einige sagen, wir bieten euch super Bio-Lebensmittel an, aber wir können noch nicht mal sagen, wo sie gerade herkommen. Damit meine ich, wir brauchen eigentlich auch eine Regionalisierung zum Beispiel des Biomarktes und ich selber versuche in einem Modellprojekt mal rauszukriegen, ob wir einem Siedlungsteil, also Menschen, die in einem bestimmten Teil der Stadt leben, sagen können, wo denn die Höfe sind, die für sie produzieren. Das gelingt uns natürlich nicht, wenn wir diese Beziehung nicht herstellen. Und das wäre eine total spannende Sache, das führt nicht direkt auf die Bäume, aber es führt dazu, dass vielleicht Menschen doch rausfahren können und sagen können, das ist eigentlich der Acker, von dem unser Getreide kommt, dort wachsen unsere Kartoffeln und wer unbedingt Fleisch essen möchte, der findet da auch seine Kühe und sein Geflügel. Gibt es eine Architektur, die sagt, so Wände ist ja noch nicht der äußerste Maß an Kreativität und dann hängt man da so ein Bild hin, könnten wir hier nicht Pflanzen wachsen lassen? Warum kann da oben nicht so Wasser runterlaufen und wir haben also statt dass wir so ein paar komische Grünpflanzen da bedienen und was auf den Balkon stellen, könnte man doch mal radikal Wohnung auch anders denken oder Dach oder Hauswand. Mhm. Es gibt ja solche Ideen von hängenden Gärten, dann wird es auch gleich nicht mehr so aufheizen, Das Stadtinnere. Ja, diese Versuche gibt es durchaus und dafür gibt es auch gute Gründe, zum Beispiel um das Raumklima zu verbessern. Wir haben zum Beispiel die Velida in Schwäbisch Gmünd, die haben in einer riesigen Empfangshalle dann ihre riesigen Wände überströmen lassen mit Wasser und das ist dann also norwegischer Granit, der da plastisch gearbeitet ist. Außerdem ist es ein sehr schönes Geräusch und ist also eine Freude anzusehen. Allerdings bringt es fürs Raumklima nicht so richtig viel, wenn es nicht riesige Flächen sind. Also es muss richtig viel sein, damit es klimatisch was bringt. Aber es bringt für die Seele was und man fühlt sich vitalisiert. Und deswegen denken wir immer mehr darüber nach, wie man dasjenige, was die Lebendigkeit von Pflanzen ausmacht, eigentlich auch auf eine künstlerische Art und Weise wieder ins Haus bringen kann. Bruno Taut hat dann zum Beispiel gesagt, damit hat er sich auf Ruskin bezogen, wenn wir jetzt schon in der Stadt leben wollen, weil das einfach Riesenvorteile hat, in der Nähe zu anderen zu leben, dann vermissen wir die Natur und lasst uns doch die Natur über Ranken, Efeu und so weiter wieder in die Wohnung holen. Das hat man dann naturalistisch abgebildet, obwohl es natürlich tot war und mal sogar Tiere ins Treppengeländer mit eingeschnitzt, so ein Schwan und so weiter. Und die Herausforderung für uns könnte vielleicht sein, eine Lebendigkeit in die Architektur reinzubringen, die was Pflanzliches hat, aber nicht naturalistisch so aussieht. Das ist eigentlich die Frage nach dem erweiterten Funktionsbegriff, denn wenn wir von funktionaler Architektur sprechen, sprechen wir eigentlich immer noch davon, dass wir ein Dach über dem Kopf haben wollen, dass wir es warm haben wollen und zu wenig davon, was für psychologische Eigenschaften das haben sollte oder welche vitalisierende Kraft auch Architektur haben könnte. Es gibt ja in der Hightech-Forschung viele Analogien, wo man versucht, aus der Natur zu lernen. Berühmtes Lotusblatt, was das Wasser abperlen lässt, Oder Klebstoffe, die unter Wasser enorme Leistung, die Muscheln, die sich an irgendeinem Stein festkleben und so, dass man sieht, da kann man eigentlich, also modernste Hightech-Forschung, Anleihen nehmen aus der Natur. In der Architektur gibt es das nicht. Ich meine, es gibt ja, jedes Tier baut andere Wohnungen. Ja. Es gibt kaum ein Tier, was die gleiche Art von Unterschlupf produziert wie das andere. Also man hat eine Fülle von eigentlich Vorlagen und es sind ja Vorlagen, wenn ich also die Evolutionstheorie richtig verstanden habe, die sich gut angepasst haben. Also die haben überlebt, die besten Anpasser waren. und sich an das, was in der Natur zur Verfügung ist, angepasst haben. Die einzigen, die das nicht tun und glauben, sich darüber hinwegsetzen zu können, sind die Menschen. Mhm. Die glauben, sie hätten das Recht, das alles so beiseite zu schieben und ihre Dinger zu bauen. Könnte man nicht, gibt es so etwas vielleicht, dass man sagt, wir versuchen mal in der Architektur Anleihen zu nehmen, wie diese anderen Lebewesen, die es nicht so weit in der Entwicklung gebracht haben wie die Menschen, da ein bisschen abzugucken, so wie die Hightech-Forschung auch aus der Natur. Deswegen ist eigentlich Bauen für Tiere eine total spannende Sache, also ein Elefantenhaus oder ein Haus für Pinguine, denn die haben eine ganz spezielle Lebensumwelt und die muss man schon ziemlich genau gut kennen und treffen können nachher, damit es denen wirklich gut geht. Aber wer baut denn für die in der Antarktis? Nee, wie viel, wenn wir in Köln im Zoo bauen oder so, oder hier in Berlin vielleicht auch, dann machen wir das. Und wenn wir eben für diese merkwürdige Spezies bauen, die sich da der Mensch nennt, dann geben wir uns da viel weniger Mühe, artgerecht so zu bauen. Das wäre zwar meine nächste Frage. Ist das eigentlich Art, für die Tiere fordern wir artgerechte Haltung? Ja. Und wir Menschen leben in Dingern, ich finde nicht immer, dass das artgerechte Haltung ist, gerade Stadt. Der Verkehr und die Luft und lauter solche Sachen, der Lärm. Jetzt ist der Mensch eben nicht so spezialisiert wie eine Schlange oder wie eine Giraffe oder wie ein Nilpferd oder sowas. Er kann eigentlich nichts richtig, er kann nicht fliegen, er tauchen und sowas, aber er kann von allem etwas. Das heißt, er kann so gut wie kein anderes Lebewesen die Lebensumstände kompensieren, also ausgleichen durch Werkzeuge und die Umstände korrigieren und so weiter. Und deswegen ist er geduldig, der hält unglaublich viel aus. Eigentlich lässt er sich auch zu viel bieten da in der Hinsicht. Aber wenn man mal beobachtet, welche Stühle die Leute bevorzugen, dann stehen sie auf erstaunliche Designerstühle, die ganz grässlich unbequem sind. Oder sie lassen sich von Mario Botta eine tolle Villa bauen, wohnen aber insgeheim nebenan im alten Tessiner Bauernhaus und so weiter. Also ich glaube, sie haben schon ein Gespür dafür, wie toll ein Holzhaus ist oder eine Lehmwand ist. Das kann man durchaus direkt der Natur entlehnen. Aber dann gibt es noch ein zweites Herz in ihrer Brust, das nach dieser coolen Designerarchitektur fragt. Und natürlich versuchen wir auch immer wieder, beides vernünftig ineinander zu kriegen. Leider endet das oft in Hightech-Maschinen, wo dann der Haustechniker sagt, oh, wäre bloß nicht der Mensch, dann würde ich es noch besser hinkriegen. Der stört immer alles. Dieser Versuch, wieder in die Natur zu gehen oder von der Natur her zu bauen, also die Waldstadt aus den Bäumen heraus, so Plattformen in die Bäume, also im tropischen Regenwald ist ja so, die spannenden Sachen passieren immer ganz oben. Die kriegt man überhaupt nicht mit, es sei denn, man hat so eine Strickleiter und hat oben so eine Plattform. Also vor allem in solchen Ländern oder auch als Tourismus wäre das spannend, nicht diese komischen Hotelkästen zu bauen, sondern eigentlich andere Sachen. Und warum nicht auch in einem Zelt? Hier braucht man dicke Mauern im Winter, aber das braucht man ja an anderen Stellen nicht so sehr. Also dieser Versuch, mal radikal zu sagen, wie kann man mit sehr viel weniger Aufwand bauen, das ist ja ein ökologisches Thema, das wird ja kommen. Wir sagen, wir können so nicht weitermachen. Das ist auch ein ökonomisches Thema. Ja. Überhaupt geht es physikalisch ist es gar nicht möglich, dass alle so leben, wie wir leben. Jetzt sind wir da eben sehr schnell in unserem Gespräch wieder auf der Objektseite, weil man so ein Objekt schnell betrachten, befassen kann und so weiter. Und ich habe doch sehr den Verdacht, dass die bildenden Künste, also auch die Architekten, viel mehr von den darstellenden Künsten lernen müssen. Zum Beispiel vom Film, wo man dann ein Drehbuch ersinnt und erstmal einen Prozess entwirft, also eine Thematik findet, dann ein Team sucht, eine Choreografie schreibt und dann gibt es das sogar, dass man den Film abgedreht hat an verschiedenen Orten. Und die Sequenzen werden ja nicht chronologisch gedreht, sondern wenn man schon mal an dem einen Tatort ist, werden alle späteren Szenen dann dort auch gedreht und später montiert. So ist ja modernes Bauen mittlerweile auch. Und dann schauen die sich auf dem Schneidetisch an, was sie für tolle Zettelchen, für Schnipsel bzw. Datenbilder haben und sagen, hey, das Drehbuch war gut, aber aus den Bildern können wir noch eine viel bessere Story machen. Und dann tritt ein kreatives Moment ein, dass man etwas Unvorhergesehenes hat, dass man sozusagen Stoff hat, aus dem man noch was Besseres machen kann, als man selber gedacht hat und geplant hat. Und das kann Architektur nicht. Architektur setzt sich was in den Kopf, die Pläne sind ratzefertig, weil ja auch die Kosten und alles fertig sein sollen und so weiter. Und es gibt eigentlich keine Optimierungsmöglichkeit dabei. Darunter leidet, finde ich, auch unser Wettbewerbswesen. Schlaue Leute haben gesagt, wir brauchen ein Regierungszentrum, das muss so und so aussehen und das soll man besser nicht in Berlin sagen, aber sagen wir mal ein Rathaus in Aachen, da hatten wir ein Bauhaus Europa und keiner wusste, was das sein sollte, aber schon mal der Architektenwettbewerb wurde durchgeführt und es wurden auch geile Kisten daran angeboten und so weiter und die Bürger trauten sich immer lauter nachzufragen, ja, aber was ist da drin, wozu ist das überhaupt? Und dann wurde es gekippt, weil man sich nicht die Zeit genommen hatte, einfach zusammenzusitzen, wie wir es hier tun, und sich gegenseitig zu erzählen, was das sein könnte, Europa zu bauen. Das könnte eine total spannende Sache sein, also Prozesse zu entwickeln, wo man das Beste von Europa voneinander lernt und die anderen Sachen vielleicht besser weglässt und so weiter. Diese Zeit hatte man sich nicht genommen, weil auch keiner die Fertigkeiten dafür hat. Und das nennen wir Prozessarchitektur, also erstmal das Projekt zu entwerfen, bevor man dann am Schluss ein Haus macht. Das Haus ist eigentlich das letzte Problem. Wie kommt das, dass das alles so genormt ist? Also die Bauten, so angefangen, Dach über den Kopf, und dann haben wir Tische, Stühle und Sofa und Bett, mhm, und das ist es dann eigentlich schon im Wesentlichen, noch ein Schreibtisch, und alle Designer arbeiten sich an diesen Grundfiguren ab. Wiederum in der Natur haben wir die nicht. Und die mhm, Tiere sitzen auch irgendwo und nutzen das, was da ist. Und den Kindern gefällt es auch besser draußen als in der Schule, wo sie dann so allmählich da an unsere Art von Wohnen da angepasst werden, ist schon merkwürdig, dass es nicht mehr so ein bisschen von der Natur Anleihen nimmt. Kann da sein, dass früher, also ich weiß nicht, die Römer oder ich habe überhaupt keine Ahnung von Architekturgeschichte, dass diese Prunkbauten, dass das vielleicht auch was so von Repräsentation ist. Ich habe eine Krone und ich habe ein Zepter und da gehört auch ein gescheites Gebäude dazu. Da kann ich nicht irgendwo im Zelt leben. Und dass sich von daher sozusagen die Vorstellung vielleicht durchgesetzt hat, Wohnen, das muss irgendein viereckiger Raum sein und da hat man ein Dach über dem Kopf und je mehr Raum ist, desto besser. Und die Kinder quält das ein bisschen, die wollen raus, aber irgendwann haben sie dann den Prozess so durchgemacht und dann sind sie auch so nicht mehr richtig artgerecht, aber zufrieden. Oder ja, also ich fantasiere nur. Woher kommt das, dass es so doch relativ einfallslos ist, sowohl die Gebäude als auch das, was innen drin ist? Behaupte ich mal frech. Ja, der Kubus, den Sie da beschreiben, der hat eine Wohnfläche von 40 bis 50 Quadratmeter pro Person zurzeit in Deutschland. Also hinter jedem Einzelnen von uns hier stehen etwa 45 Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Und diese Zahl steigt kontinuierlich und steil seit Jahren und wächst auch immer weiter, obwohl die Bevölkerungszahl sinkt. Und das hängt damit zusammen, dass wir einen viel höheren Anteil an Single-Haushalten haben oder an Doppelhaushalten und so weiter. Damit hängt es in erster Linie zusammen, aber auch vor allem mit der Idee, dass mehr viel besser ist als wenig. Also es ist uns leider als Architekten noch nicht gelungen, wirklich deutlich zu machen, dass Wohnqualität überhaupt nichts mit Wohnmenge zu tun hat, wie in der Kleidung auch und so weiter. Und das ist wirklich ein ernster Punkt in unserer, ich hätte fast gesagt Kultur, aber ich spreche lieber mehr von Zivilisation, denn manchmal fehlt es an Kultur, dass wir immer dieses Mehr verwechseln, da die Quantität mit der Qualität verwechseln. Und ich glaube, dass man dadurch auch diese Sehnsucht nach Reduktion verstehen kann. Also die Designermode ist ja absolut asketisch reduziert, die gute Architektur ist ziemlich reduziert und so weiter. Und wie kommt es denn? Denn wenn ich durch eine Fußgängerzone gehe, dann macht jeder Jeansshop ein Spektakel mit Farben und Formen und Neon und allem drum und dran und ein Geschrei, als ob es da um den Fortbestand der Welt ginge, also ums Wichtigste. Und früher war es genau umgekehrt. Wenn man da sich einer Stadt genähert hat, dann kam man langsam raus aus der Natur und das war natürlich schon was Besonderes, einen Kulturraum betreten zu können. Insofern müssten wir da nochmal drüber reden, ob die dass die Natur das Bessere sein könnte, da müssen wir vielleicht wieder hinkommen. Aber damals war es die Errungenschaft der Kulturraum. Und da, wo der Reichtum zunahm an Farben und Formen und Materialeinsatz, bunte Fenster und Vergoldung und so weiter, das war dann entweder am Regierungssitz oder eben der Dom und das Münster. Und man konnte sich schon einigermaßen darauf verlassen, dass da eine Übereinstimmung war. Wo äußerlich der größte Einsatz war, war sozusagen innerlich auch die größte Qualität oder die wesentlichste Frage dahinter. Und das haben wir völlig verkehrt, wenn wir nach Frankfurt kommen oder so und an der Gebäudehöhe messen wollten, ob da das Wesentliche drin abläuft, dann würden wir in die Irre gehen. Das wissen wir jetzt seit einigen Jahren besser als noch vor 10 Jahren. Und das wäre also spannend zu sehen, wie können wir diesen Turnaround kriegen, dass wir gemeinsam mehr auf die Qualität da achten. Das kann schon mit mehr Nähe zur Natur zu tun haben. Im Barock war es allerdings noch umgekehrt. Da hat man gesagt, selbst der Marmor, den wir aus der Natur holen, ist uns noch nicht gut genug. Wir malen uns unseren Marmor, damit er schön ist. Und das war eben alles die Natur, die außerhalb von uns war und die Kultur, die außerhalb von uns war. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die Idee der Prozessarchitektur, wenden wir uns eigentlich nach innen und unserer eigenen inneren Natur zu. Und dann wird es schon ein bisschen heikel, darüber reden wir nicht gerne so viel und so weiter, aber da ist eigentlich der Salat begraben, warum es drumherum so aussieht. Und wenn wir damit ein bisschen offener umgehen könnten, uns mehr austauschen und darauf mehr achten, wie es damit beschaffen ist, dann glaube ich, würden wir mit den äußeren Dingen auch besser vorwärts kommen. Das führt ja zum Thema Entrepreneurship, weswegen wir hier sind. Können wir, obwohl wir keine Architekten sind, in diesem Bereich mit neuen Ideen etwas beitragen, mitspielen? Können Sie das verdeutlichen, was das heißt, von den Prozessen auszugehen und von uns selber sozusagen, also postindustriell ist ja auch der Versuch, nachdem die äußeren Bedürfnisse so einigermaßen befriedigt sind, diesen Pursuit of Happiness der amerikanischen Verfassung, da ist das ja ein Streben nach Glück und nicht irgendwie materielle Güter anhäufen und die Wohnfläche vergrößern. Das wissen wir alle, dass das mit Streben nach Glück nicht unbedingt konform geht. Wie könnte sowas aussehen, wenn wir mehr, also so verstehe ich das auch, was Sie sagen, postindustriell mehr so nach innen gucken, was sind wirklich unsere Bedürfnisse? Also das ist eigentlich die heikelste Frage, die, ich weiß gar nicht, wer sich dies sich zu stellen traut, weil da zwei heikle Dinge sich überschneiden. Das eine ist der ökologische Wandel. Man spricht immer vom Wandel, als ob das ein kulturell gestalteter Vorgang wäre. Eigentlich ist es ja ein Ding, dass wir mehr erleiden und der Planet erleidet. Die Notwendigkeit, und das andere ist der soziale Wandel. Und wenn man daran denkt, welche Entwicklung New Orleans zum Beispiel genommen hatte nach dem Hurricane und nach der Überschwemmung, dann ging es denjenigen hinterher gut, denen es auch vorher sehr gut ging. Und hinterher ging es aber besonders denen noch viel schlechter, denen es schon vorher ein bisschen schlecht ging. Das heißt, immer wenn wir in die Krise kommen, rückt die Gesellschaft wieder ein Stück auseinander. Es ging auch diese Woche wieder durch die Zeitungen. Wir nennen das die soziale Segregation. Das heißt, dass immer mehr diese Gruppierungen entstehen und Schubladierungen von unterschiedlichen Gruppen. Und das ist teilweise ist das okay, weil wir einfach viel mehr Bevölkerungsfluktuation und Wanderung haben. Das heißt, wenn wir aus Osteuropa Menschen haben, die zu uns in die Bundesrepublik kommen, suchen die erstmal die Nähe untereinander, weil sie auch ihre kulturelle Nähe suchen. Insofern ist das total okay und auch wichtig. Gleichzeitig entflechtet sich aber auch so ein Stadtorganismus und es entstehen immer mehr Grenzen. Und deswegen gefällt mir das Motiv nach der kreativen Stadt zu fragen noch nicht so gut, wenn es heißt, dass sozusagen die kreative Klasse sich dann besonders pfiffiges Stück rausbeißen möchte und noch schöner machen möchte. Der Knackpunkt heißt Partizipation, das ist so ein akademisches Zauberwort. In Wirklichkeit heißt es, unter einem Baum oder an einem Tisch zusammensitzen und sich gegenseitig erzählen, wie das Leben läuft und wie man es zusammen spielen könnte. So einfach ist es natürlich nicht. Man muss erstmal die verschiedenen Player an den Tisch kriegen. Man muss die Gruppen, die schon lange schweigen, denen wieder das Zutrauen geben, dass sie sich überhaupt äußern. Und kurzum, der Knackpunkt, also der Quellpunkt ist eigentlich Kommunikation. Und da müssen wir vielleicht auch noch eine neue Kultur suchen, dass wirklich alle miteinander in eine Kommunikation kommen. Abseits der Ideen, wie Demokratie gehen könnte, wo man nur ein Häkchen macht. Wenn uns das gelingt, dann brauchen wir sicher weniger Rohstoffe, weniger Geld und so weiter, denn allein der Abgleich von Lebensinteressen und so weiter könnte eine Ressource für sich sein. Und wenn ich ein bisschen vordenke, also Konsumenten sind ja oft rückwärtsgewandt, die orientieren sich an dem, was sie erfahren haben und so. Braucht es nicht ein paar Spinner und Vordenker und braucht die kreative Stadt, auch wenn die sich dann besonders da breit machen, nicht ein paar so à la 100 Wasser oder so Leute, die ein Stück rausspringen aus den Konventionen und mit Leidenschaft versuchen, was anderes zu denken? Ja, die braucht es schon, aber werden ja oft in die Wüste geschickt und das heißt, völliger Quatsch, was du da erzählst und das geht doch gar nicht und da kann ja jeder kommen. Also da möchte ich eigentlich gerne mal die Frage an Sie zurückgeben. Sie sind da ja auch viel mehr unterwegs, ob das denn klappt. Wir hatten vor ein paar Jahren den Nobelpreisträger, den Yunus, mit seinen Kleinkrediten, müssen aber aus Indien hören, dass jetzt die ganzen Ketten da reindrücken. Und schafft er das dann? Schaffen das die Querdenker? Also wer soll es schon sonst schaffen? Wir wissen ein bisschen aus dem Marketing, dass die Idee, der Kunde ist König, was so überall in den Volkshochschulen in Marketingkursen gepredigt wird und immer Nutzenorientierung, Kundenorientierung, dass das eher so ein konservatives Element enthält. Die entscheidenden Durchbrüche kamen nie von den Kunden und dann kamen von Leuten, die neue Alternativen schafften und dann kamen Leute, die das nutzten. Das Automobil wurde am Anfang verlacht, die Eisenbahn, fast alles Neue wurde am Anfang verlacht, das war ja auch mit Fehlern behaftet. Und hätten nicht ein paar Leute das durchgehalten und da einfach weitergemacht, in der Kunst auch, jede neue Stilrichtung wird erstmal so vom Normalvolk angeguckt, dass das so Spinner sind und irgendwie, dass das nicht schön aussieht und dass das irgendwie so. Und dann muss das ein Stück durchgesetzt werden. Das finde ich schon die Chance von kreativer Stadt à la Florida, dass er sagt Toleranz. Und Toleranz. Spiel wie Toleranz ist das Entscheidende. Und nicht so, alle müssen so nach einem Schema. Ja, die Kreativität, anders zu denken und nicht gleich in die Wüste geschickt zu werden. Und wenn man in die Wüste geschickt wird, wieder zurückzukommen. Der 100 Wasser wurde auch ein paar Mal in die Wüste geschickt oder ist einfach wieder zurückgekommen und war wieder da und hat sich frech zu allem geäußert, ohne je das Fach gescheit gelernt. Also er hat ja auch Maler nicht gelernt. Die berühmte Geschichte ist nach 3 Wochen gegangen. 30 Jahre später hat er nochmal einen Anlauf gemacht, er war aber nur einen Tag in dieser Akademie, dann ging er wieder. Also braucht es nicht, brauchen wir nicht mehr Vordenker, haben wir nicht zu wenig Vordenker? Wir haben da in Wien noch andere tolle Maler, den Fuchs zum Beispiel, ja. Und dann haben wir in Düsseldorf den Lüppertz und wie sie alle heißen. Und das sind auch tolle Leute, die uns ja mit ihrer Kunst weiterhelfen, aber jeder für sich ein relativ isoliertes Leben führt, mal abgesehen von den Presseterminen und Vernissagen und so weiter. Und insofern frage ich mich, ob das wirklich das innovative Modell sein kann für Zusammenleben. Wenn wir auf die Objekte gucken, mit Lehmbau was zu machen, ist eine tolle Sache und der wurde auch oft verlacht. Ich glaube, da kommen wir relativ schnell hin. Aber wenn einer auftritt und sagt, hey, der richtige Pfiff liegt eigentlich in der Gemeinschaft, da liegen wirtschaftliche Ressourcen drin, da liegt Glück drin und Fantasie und alles. Und lasst uns mal versuchen, appetitlich eine Gemeinschaft zu entwickeln, wo jeder die Distanz hat, die er in dieser Gesellschaft braucht, aber auch die Solidarität haben kann, wenn er pflegebedürftig wird und so weiter. Oder wenn er als Student einfach mal einen Vormittag an der Uni verbringen muss. Dann wird es komischerweise ganz, entsteht manchmal ein schwieriges Klima, auch unter Architekten. Und da machen mir diejenigen Spaß, die eben weit vor ihre typischen Leistungsphasen als Architekten gehen, wo sie nämlich darauf warten, einen Auftrag für ein konkretes Haus zu kriegen, weit davor gehen und sagen, wir bauen erstmal mit einer Gemeinschaft, zum Beispiel unterstützende Initiative darin, eine Genossenschaft zu bilden, die zusammen Wohnungen bauen und sich gegenseitig vermieten. ein pfiffiges Modell, weil sie quasi Eigentümer und Mieter gleichzeitig sind, oder die eine Genossenschaft gründen, weil sie gemeinsame ökologische Anliegen als Handwerker haben und so weiter. Ich glaube, dass in diesem Gemeinschaftsidee viel mehr drinsteckt, als das hat vielleicht auch, die Renaissance kommt vielleicht davon. Medici-Effekt war ja offenbar, dass sie sich so über die Schultern geguckt haben und voneinander gelernt haben und nicht jeder seine Sachen gemacht hat. Also ich meine, dieser Gedanke wartet noch auf eine Renaissance. Die Medici, das war ja eher eine ganz andere Zeit, da waren die Künste und die Politik ja weit voneinander getrennt. Vor der Sixtina floss das Blut die Straßen entlang und der Maler lag da oben und malte die Kuppel aus. Ja. Und im Grunde genommen haben wir immer noch ein bisschen diese Trennung von Kultur und wirklichem Leben. Und viel spannender wird es, wenn wir die Kunst aus dem Museum entlassen, befreien und Gott aus der Kirche entlassen und diese Dinge und wirklich diese mehr zusammenbringen. Also eine Kreativität, die über Gemeinschaftsformen nachdenkt und nicht jeder malt da vor sich hin und macht verrückte Sachen, sondern eine Connectivity, also eine Kultur der Connectivity, ich weiß gar nicht, wie man das Deutsche macht, Gemeinsamkeit. Akademisch nennt man das Interdisziplinarität oder ein bisschen gewagter ist Transdisziplinarität, also jeder wagt es, seine Disziplin zu verlassen, ohne zu wissen, wo er hingeht. Und da begegnet man sich und so. Und ich glaube, das könnte spannend werden. Ja, also die Kreativität in Gemeinschaft, in neuen Gemeinschaftsformen, die vielleicht dann auch weniger materialintensiv sind und Ressourcenverbrauchen sind, als das bisher der Fall ist. Auch wieder, bei den Kindern ist das eigentlich sehr einfach. Die sind untereinander, die holen ihre Attraktivität aus dem Spiel. Wenn sie kein Geld haben, benutzen sie alles möglich, bei vielen in solchen Slum-Regionen. Das ist sehr einfallsreich, das ist sogar gemessen worden, dass die glücklicher sind, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, obwohl sie materiell ganz schlecht gestellt sind. Und also die Kreativität in neuen Formen von Gemeinschaft, die vielleicht ein bisschen besser auf unsere Notlagen in Sachen Ressourcen, aber auch Ökonomie. Wir werden zumindest in Deutschland oder in entwickelten Ländern einen Abstieg haben von Wohlstand, das ist überhaupt keine Frage mehr. Der wird sich nicht gleichmäßig verteilen, möglicherweise sehr ungleich, aber wir werden einen Abstieg haben. Also meine Kollegen sagen alle, allein das, was in den letzten Wochen passiert ist, das reicht schon aus, und dann heißt das, wenn Sie sagen, die Wohnfläche nimmt zu, dann sollte man eigentlich nicht mehr in Immobilien investieren. Die stehen dann irgendwann leer, weil sie keiner mehr bezahlen kann. Ja, jetzt kommen Sie immer zurück auf dieses Zauberwort der Kreativität. Und wenn man dann guckt, wie die Kinder das spielen, dann ist das sehr fantasievoll, aber auch sehr sachlich. Also es ist ja jetzt nicht Fantasterei und einer tritt vor die Leinwand und pinselt seine ganzen Salate da drauf. Sondern sie spielen Quantenhaus oder irgendwas. Dass expressive Malerei auch sinnvoll sein kann, besonders für den, der es malt, als Werte Selbsterkenntnis will ich gar nicht absprechen. Aber wenn man mal guckt, wie Kinder spielen, ist das ziemlich sachlich, aber fantasievoll. Also da ist die Fantasie angebunden an ein Problem. Und da sind sie einfach einfallsreich darin und pfiffig und erfinderisch. Und insofern kann man davon sicher viel lernen, im Sinne Not macht erfinderisch, mit einfachsten Mitteln Abenteuer zu erleben und zum hohen Glück und Zufriedenheit zu kommen. Einfallsreich in der Nutzung von Materialien. Ja. Die Kinder hatten kein Spielzeug nach dem Krieg. Also übertragen auf Architektur heißt das, in den Regionen, wo es einfach nur Holz gab, hat man sich gefreut, dass es Holz gab, hat prächtige Holzarchitektur gemacht. In anderen Regionen hat man mit Schiefer tolle Sachen gemacht. Seitdem uns die Baumärkte alles öffnen, Stein aus Indien und Wolle aus Südamerika und so weiter, stopfen wir die Wolle als Dämmstoff zwischen unseren ökologischen Sparren und so weiter. Und es kommt so ein Kunterbunter, den wir vielleicht wieder reduzieren müssten, allerdings durch eine freie Entscheidung und nicht durch äußeren Zwang der Reduktion. Ich behalte so als Aufgabe, für uns zu sagen, wir müssten Kreativität oder Entrepreneurship ein bisschen stärker, nicht nur so von den Produkten und Nutzen und Dienstleistungen, sondern diesen Gemeinschaftseffekt, dieses Connectivity. Wie kriege ich intelligente Formen von Gemeinschaft, die einerseits sehr erfüllend sind, Streben nach Glück oder ein bisschen mehr Glück, sind wir schon zufrieden, und gleichzeitig weniger materialintensiv sind. Also alles, was wir so an Hochrechnungen haben, ist ja, dass wir jetzt schon gegen die Wand fahren und das, was in den Schwellenländern, Entwicklungsländern ist, dann erst recht. Und wir haben keinerlei Grund, den Indern oder Chinesen zu sagen, ihr müsst gefälligst in irgendwas Buchhaftem sein, aber wir haben hier 45 Quadratmeter pro Nase zur Verfügung. Also da ist so ein Thema, wo ich denke, also Entrepreneurship sollte sich den Problemen oder der Architektur den Problemen stellen und nicht nur irgendwie ideenreich im luftleeren Raum ohne die Probleme. Oder wir erzeugen ja oft noch mehr Probleme oder wir erzeugen Bedürfnisse, wo wir eigentlich eher darüber nachdenken müssten, wie wir glückhaft mit weniger zufrieden sind und ein Stück zurückbauen. Ja. Ist das so ein Trend? Also unser Synonym für Gemeinschaft ist ja Staat oder Land oder die Stadt und so weiter. Das heißt eigentlich anonyme Organisationen. Und ausgerechnet denen fehlen alle Mittel. Das ist ja eigentlich auch ein Skandal. Das Geld ist da, aber nur die Gemeinschaft hat es nicht. Das heißt diejenigen, die sich untereinander helfen wollen, wenn es einzelnen Gruppen nicht so gut geht. Insofern ist sicher sinnvoll, dass wir zu Gemeinschaften wieder kommen, bei denen man weiß, um wen es sich handelt und dass denen auch diese Mittel wieder zufließen, die sie brauchen, um ein sachlichen, ein erfülltes Leben zu gestalten. Das war ein gutes Schlusswort. Ganz großen Dank an Professor Kaisenberg.